Flasche vor, direkt als der Enteilungsgür. Stehen bei dir 400 Jahre sicherer Spatzelbier. Wenn du stehst, ob da dir zu flutschen und los beschlacht, denk deine Lutsche. Kannst du oder kannst du nicht, Sommer oder Sommer nicht, willst du oder willst du nicht, Sommer, ja, nee, dann kannst du endlich hochgelaufen, rennst du mal kam, voll und geschafft. Du hörst auf mich mal ganz an den Knub, da rumpfst alles voll und los. Der Kampf hat uns zu Ende, wie riecht mein Vater. Potzias ist, kannst du oder kannst du nicht, Sommer oder Sommer nicht, willst du oder willst du nicht, Sommer, ja, nee, es war ein ganz schön Zeit von dir, mit der Klappe schlug ein Arm von dir, so lohnt es, denn ich bin geschwind, weil ich heute die Könne führe, stört du